uns nicht immer ein, es sei alles längst zu spät. Macht doch die Welt nicht kaputter, als sie ist, ehe ihr da vom Fernsehen und vom Radio. Doch immer noch Kinder geboren.